Für eine Partei, die nicht im Bundestag oder in einem Landesparlament ist, aber hinein möchte, haben sich die großen Parteien was einfallen lassen, damit alles beim Alten bleibt. Erstens die 5%-Klausel, zweitens, sie muss Unterschriften sammeln, damit sie überhaupt kandidieren kann. Und davon erzählt diese Geschichte. Wie ich grad so zu Hause sitze, klingelt's an der Tür. Ich öffne, stehen da junge Leute durchgefroren vor mir. Wir sind von der Deutschen Kommunistischen Partei. Wir wären gerne bei der nächsten Landtagswahl dabei. Gut, sag ich, weiß schon Bescheid, kommt rein und setzt euch hin. Wärmt euch etwas auf, ich will euch helfen, denn ich bin hier in dieser Gegend ja auch nicht ganz unbekannt. Und schon steh ich mit der Unterschriftenliste in der Hand vor der Tür und fluche, ginge gleich am liebsten wieder rein. Denn hier draußen pfeift der Wind mir eisig kalt durch Mark und Bein. Wie ein Bettler stehst du hier, denk ich, und mich packt die Wut. Leute, werft ein Stück Demokratie in meinen Hut. Ich weiß ja, Freunde, ihr habt recht, so fängt man das nicht an. So überzeugt man keinen Menschen, kommt an keinen ran. Nun bin ich auch nur ein Mensch und auch bei mir kommt dann und wann ein Punkt, an dem ich nicht mehr länger cool und sachlich bleiben kann. Ich reise mich zusammen, geh ins erste beste Haus. Eine Frau öffnet die Tür, nett und freundlich sieht die aus. Sie bittet mich sogar herein und schon im Korridor bring ich meine Argumente, lege ihr die Liste vor. Doch dann höre ich durch die Tür von dem Lokus nebenan, wie sich jemand drohend räuspert und ich weiß, das ist ihr Mann. Die Wasserspülung rauscht, die Tür springt auf, dann seh ich ihn. Ihr Schweine, brüllt er, seine Hose hängt ihn auf den Knien. Er stürzt sich auf seine Frau, schlägt ihr die Liste aus der Hand. Sie weint, er packt ihr Haar, stößt ihren Kopf gegen die Wand. Ich brülle los, ein Schwein ist doch, wer sich den Arsch nicht wischt, wenn er vom Lokus kommt und dann noch seine Frau verdrischt. Ich weiß ja, Freunde, ihr habt recht, so fängt man das nicht an. So überzeugt man keine Menschen, kommt an keinen ran. Nun bin ich auch nur ein Mensch und auch bei mir kommt dann und wann ein Punkt, an dem ich nicht mehr länger cool und sachlich bleiben kann. Dann besuche ich gute Freunde, Stunden gehen dabei drauf und die führen statt zu unterschreiben Eiertänze auf. Wieder auf der Straße spreche ich ein paar Männer an. Warum grinsen die so höhnisch, möchte ich fragen, aber dann seh ich, das sind Nazis und mein Kleinhirn funkt Alarm. Nationalzeitung und Stahlhelm trägt der eine unterm Arm. Der sagt zu mir, Abitz, KZ, du Kommunistensau. Nochmal sag ich, ich fürchte, ich versteh dich nicht genau. Du Schweinehund, sagt dir, gehörst ganz langsam umgebracht. Und aus deiner Haut wird dann ein Lampenschirm gemacht. Schon geh ich auf ihn los, weil mir die Sicherung durchbrennt. Sagt der zynisch, halt, Gewaltanwendung ist kein Argument. Ich weiß ja, Freunde, ihr habt recht, so fängt man das nicht an. So überzeugt man keine Menschen, kommt dann keinen ran. Nun bin ich auch nur ein Mensch und auch bei mir kommt dann und wann ein Punkt, an dem ich nicht mehr länger cool und sachlich bleiben kann. Dann ist da noch ein Bauernhof, der liegt an meinem Weg. Der alte Dachstuhl ächzt unter der Last der Hypothek. Die Bäuerin hat ein Panzer bei Manöver überrollt. Der Bauer lebt alleine, schuftet wie ein Vieh und grollt. Ich will meine Freiheit und ich kenn euren Verein. Ihr wollt mich doch nur enteignen, ich will doch kein Sklave sein. Jahrelang kein Urlaub, sag ich, 16 Stunden täglich Schicht. Und dann redest du von Freiheit, Bauer, du bist nicht ganz dicht. Und Enteignung sag ich, zeig mal deine Fingernägel her. Dreckig sind die und der Dreck gehört dir nicht mal mehr. Darfst die Hand nicht in die Tasche stecken, weil das Diebstahl ist. Der Dreck gehört der Bank und auch der Hof mitsamt dem Mist. Ich weiß, ja Freunde, ihr habt recht, so fängt man das nicht an. So überzeugt man keinen Menschen, kommt an keinen ran. Nun bin ich auch nur ein Mensch und auch bei mir kommt dann und wann ein Punkt, an dem ich nicht mehr länger gut und sachlich bleiben kann. Und schon lauf ich um mein Leben, keuche durch die kalte Nacht, denn der Bauer hat den Bluthund von der Kette losgemacht. Höre schon sein schrilles Jaulen, doch bevor das Biest mich packt, mir sein gepfändetes Gebiss in den Oberschenkel hackt. Hör ich sein Todesröcheln und Sekunden später gellt ein Heulen auf, so grausig wie aus einer anderen Welt. Das kann nur ein Wolf sein aus der Sowjetunion. Vertrieben von der Kälte, denk ich, und dann peitscht mir schon der Schneesturm aus Nordostgesicht und Hände bis aus Blut. Ich glaub schon fast nicht alles, was von Osten kommt, ist gut. Bin von Zweifel angefressen und vor Angst halb durchgedreht. Das will ich hier nicht verschweigen und auch nicht, wie's weitergeht. Ich weiß ja, Freunde, ihr habt recht, so fängt man das nicht an. So überzeugt man keine Menschen, kommt dann keinen ran. Nun bin ich auch nur ein Mensch und auch bei mir kommt dann und wann ein Punkt, an dem ich nicht mehr länger cool und sachlich bleiben kann. Halb bewusstlos kriech ich weiter und ich hör mich selber schreien. Hilf mir Gott, dann trete ich wieder in die Kirche ein. Ende denk ich aus, jetzt springt der Wolf mir ins Genick. Doch dann sehe ich ein Licht vor mir im selben Augenblick. Es ist ein Haus, ich falle, kratze wie ein Hund am Tor. Jemand hilft mir auf die Beine und wer ist es, der Pastor? So bin ich dem Wolf entkommen, doch der tut mir trotzdem leid. Vielleicht wird er eingefangen und dann darf er kurze Zeit bei uns im Fernsehen heulen mit Protest in jedem Ton gegen Zwang und Unterdrückung in der Sowjetunion. Dafür fühlt man ihm noch einmal seinen nimmer satten Bauch, bevor er hier verkommt wie andere Dissidenten auch. Ich weiß ja, Freunde, ihr habt recht, so fängt man das nicht an. So überzeugt man keine Menschen, kommt dann keinen ran. Nun bin ich auch nur ein Mensch und auch bei mir kommt dann und wann ein Punkt, an dem ich nicht mehr länger cool und sachlich bleiben kann. Nun gut, ich bete, danke Gott, dass ich gerettet bin. Sagt der Pastor, lass den Unfug, hab ich nichts mehr mit im Sinn. Vor einer Stunde waren ein paar junge Leute hier mit einer Liste und die wollten eine Unterschrift von mir. Wir haben diskutiert, naja, wie das nun mal so ist. Als sie dann wieder gingen, war ich fast schon Kommunist. Wenn das so ist, Herr Pastor, sag ich, bleib ich, was ich bin. Ich hab Gott die Chance gegeben, tut mir leid, doch immerhin bin ich nicht mehr so dogmatisch, denn ich räume gerne ein, dass Gott die Welt erschaffen hat, wenn auch nicht allein. Denn gelenkt, geführt, geleitet wurde er dabei von Marx und Engels und von Lenin und von der Partei. Ich weiß ja, Freunde, ihr habt recht, so fängt man das nicht an. So überzeugt man keinen Menschen, kommt dann keinen ran. Nun bin ich auch nur ein Mensch und auch bei mir kommt dann und wann ein Punkt, an dem ich nicht mehr länger cool und sachlich bleiben